Abschnitt 46 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der tote Hund und der lebende Jude. Kapitel 3, Teil 2. Verblüfft hörte ich den Alten an, an dem jetzt nichts mehr war von Pose oder Geste, der jetzt Hass sprühte gegen alles Tote, Neid gegen jene, die hier längst vermodert waren. Sein wütender Tratsch klang schrill durch die Scheu vor dem Unbekannten, die diese Städte durch Jahrhunderte geschützt und das Wildaufwachsen ihrer Schönheit ermöglicht hatte. Seine Vorbringung intimster Privatangelegenheiten profanierte die Gräber und riss die Toten aus dem Erdreich, um sie mit zynischem, hämischem, höhnischem, skeptischem Wort wieder hinunterzuschleudern. Er hatte ein neues Opfer erspäht, wieder entzifferte er Sätze auf einer Tumba. Da können Sie lesen, allhier liegt Josef Baroch, Gold- und Silberschmied, ein Mann von streng redlichem Charakter. Ha, von streng redlichem Charakter. Er hat einen gestickten Damastvorhang gekauft und einen Wandleuchter mit den Buchstaben E.W. und einer Krone. Von einem Soldaten, obwohl das verboten war. Nachher, als bekannt wurde, dass das Stück dem Statthalter gehört, oder eigentlich, dass der den Diebstahl bemerkt hat, hat er aus Angst den Leuchter vor den Eingang zur Judenstadt gelegt. Nun hat man geforscht, wer der Hehler war. Graf Ernst Waldstein hat den alten Jakob Lemmel, den Gemeindevorsteher, verhaftet und für ihn einen Galgen bauen lassen, vor dem Tor draußen. Wie heißt nur das Tor bei der Heuwaage? Ja, vor dem Neutor. Dort hat Jakob Theomin Lemmel gehängt werden sollen, wenn sich der Käufer nicht meldet. No, hat sich Josef Baroch gemeldet? Der Mann, wie steht es da, von streng redlichem Charakter? Er hat sich nicht gemeldet, und man war froh, dass bewilligt wurde, die 10 Judenältesten sollten eine Buße von 10.000 Gulden in 10 Säcken aus dem Smyrikischen Hause öffentlich ins Rathaus tragen, zur Schande aller Juden. Und von dem Schandgeld hat man eine ewige Stiftung gemacht für Juden, die sich taufen lassen. Aber Josef Baroch liegt da als Balbot, in einem marmornen Haus mit Segenssprüchen. Solche Leute dürfen sterben. Hat man denn nicht gewusst, dass Baroch der Hehler war? Keine Spur. Wer sollte das wissen? Er hat es doch keinem gesagt. Und wer hätte es wagen dürfen, ihn zu verdächtigen? Er war doch ein streng redlicher Charakter. Aber woher wissen Sie es? Seine Achseln zuckten. Er blickte mich mit gespieltem Misstrauen an, als fürchte er, ich könne erraten haben, wer er sei. Ich bin ein alter Mann und viel herumgekommen in der Welt, da erfährt man allerhand. Wir gingen weiter. Von einigen Gräbern schien er nichts zu wissen, bei den kleinen Grabtafeln, auf denen eine ungelenk eingeritzte Figur, Klammer auf, eher ein Ornament als eine Überschreitung des religiösen Porträtierungsverbotes, Klammer zu, anzeigte, dass hier eine Jungfrau ruhe, machte er zynische Bemerkungen. Die war es vielleicht. Sie war erst 10 Jahre alt, als sie das Glück hatte zu sterben. Oder, wenn eine stirbt, weil sie sich ein Kind hat nehmen lassen, so ist sie eine Jungfrau. Auch vor jeder Steinplatte, auf der die, Klammer auf, wie von Kinderhand hingekritzelte, Klammer zu, Jungfräuleingestalt eine Rose in der Hand hielt, höhnte er die tote Braut. Nivesta heißt man hierzulande eine Braut, das kommt aus dem Lateinischen, non vesta. Er lachte hässlich und beugte sich mit neuem Spott tief über einen anderen der Mädchensteine. Da sah ich wieder diesen braun gerunzelten Nacken, der sich gierig steifte, wie damals, als er sich, einem Sperrbaum gleich, vor meinen erwachenden Wünschen aufgerichtet hatte. Sind solche Triebe in dem Greis noch immer nicht erloschen? Jagt es ihn durch die Jahre und durch die Welten unstillbar und unzähmbar, die Geschlechter zu belauschen, Frauen zu sehen und zu besitzen, zu erschrecken und zu verhöhnen? Schleppt er sich deshalb durch Raum und Zeit und Ort, lässt nicht Friedhof noch Bordell in Ruhe, den gebückten Körper zu straffen, wenn er auf Sexuelles stößt? Weshalb kann er nicht sterben? Will er alles entblößen, alle schänden? Ist sein Leben nur ein Amoklauf der Gier? Kann es nicht enden, weil seine Sinnlichkeit nicht befriedigt ist? Fluchte er, weil er verflucht war? Oder war er wirklich verflucht, weil er einst geflucht hatte? Wie, wenn der Jude ewig ist, unstet und flüchtig, vom Anbeginn der Zeitrechnung bis zu ihrem Ende, verurteilt, die Totalität zu durchlaufen? Ich sah ihn an, aber er war in Epitaphien vergraben, las einen Namen und geiferte. Der da ist an einer schönen Krankheit gestorben. Von einer französischen Marketenderin hat er sich das geholt. Er entzifferte in der Grabschrift, und dabei hat er 8 Kinder gehabt. Er wollte eben auch eine Französin probieren, das ist ihm teuer zu stehen gekommen. 3 Gulden rheinisch hat er ihr geben müssen, dass sie sich mit ihm einlässt. Und 5.504, warten Sie, das ist gerade ein Jahr, nachdem Marschall Belle-Isle aus Prag ausgezogen ist, haben Sie ihn hier begraben. Manches Grab schändete er nur durch verächtliche Handbewegung, die dem Toten galt. Vor mehr als einem Stein blieb er stehen, dachte nach, wer hier begraben sei, schüttelte den Kopf und suchte nach 9 Anhaltspunkten zu seinen Blasphemien, die mir schon als Gipfel erschienen und sich beim nächsten Anlass dennoch zu steigern vermochten. Hier und da warf er sich mit erstaunlicher Gelenkigkeit bäuchlings auf die Erde, die Augen scharf einstellend, einen Satz zu enträtseln. Es gelang ihm nicht immer. Manchmal bewegten sich seine Lippen im Lesen, ohne dass er eine gehässige Glosse zu machen hatte, doch 2 oder 3 Mal sprang er auf und lästerte in seiner Art. Ich ging neben ihm, während seine Augen zuckend suchten. Ich sah, wenn er sich niederbeugte, den büffellederen Nacken und hörte die Philippiken, die den Zerfallenen unter uns Leben und Tod neideten. Seit Jahrhunderten ist der Prager Friedhof nichts als Sehenswürdigkeit, Stätte heiliger Sagen, Wirrsal des Rätselhaften, des Geheimnisvollen und Begrabenen. Und nun schritt einer mit mir, zu dem die Steine sprachen, der persönliche Beziehungen zu den vergangenen Geschlechtern zu haben vorgab, der die Intervalle der Zeiten ausfüllte mit seinen Reminiszenzen, und dieser eine war der da. Auch Koryphäen ließ er nicht gelten. Der hat gewusst, was die Wahrheit ist, aber er wollte sich nichts anfangen, oder so. Neugierig wartete ich darauf, was er über den hohen Rabbi Löw sagen werde, vor dessen rotem Tempelchen er stehen blieb und mit schief gezogenem Mund nickte. Er gab seiner Stimmlage bedauernde Ironie, als er las, erhebt ein Klagen und Weinen und Trauern des furchtbarsten Schmerzes, ein Wehgeheul wie die Hyänen, denn ein großer Fürst im Lager ist gestorben. Sie heulen vergeblich noch immer wie die Hyänen. Sein Zeigefinger berührte die großen schwarzen Flecken auf dem Stein, Spuren der Kerzen, bei deren Schein während des Weltkrieges galizische Flüchtlinge nächtelang vor dem Grabe des wundertätigen Rabbi für das Schicksal ihres verlassenen Heimes und ihrer versprengten Angehörigen gebetet hatten. Sie heulen umsonst wie die Hyänen. Warum? Da steht es. Er wagte sich hinein in den Irrgarten Pardes, aber er kam rechtzeitig heraus und unversehrt. Ja, ja, rechtzeitig und unversehrt. Deshalb kann er auch keinem helfen, der Maharal Miprag. Und alle die Quittel da hier sind unsinnig. Schauen Sie, wie alles voll ist von ihnen. Durch die Lücke des Sarkophags, auf die er wies, lugte ich. Es lagen hunderte von Papierchen mit Wünschen in hebräischen Schriftzeichen dort. »Sie helfen keinem, diese Bittzettel«, wiederholte er. »Noch keinem hat der tote Maharal geholfen. Mag ihn der Nachruf noch so sehr preisen, mag ich noch so oft sein Denkmal sehen, das man ihm oben im Mond gesetzt hat, ich werfe hier kein Quittel hinein.« Kein Zweifel. Mein Begleiter war Kabbalist. Auch schien er einer messianischen Sekte anzugehören und deutete es an, wenn er vor einem unscheinbaren Grabstein den als fromm und wissend bezeichnete, der darunter lag. Aber im nächsten Augenblicke war er wieder irgendwo, wo er höhnend toben konnte. Wiederholt wagte ich einen leisen Protest, so vor dem letzten Wohnsitz eines dieser Berühmten, kenntlich durch die Reihe von verschiedenartigen Kieseln, die auf dem First des Monuments geschichtet lagen. Vor Jahrtausenden hatte man über die Gräber derer, die auf der Wanderung Israels durch die Sahara tot niedergebrochen waren, Steine gewälzt, damit es Geiern und Hyänen nicht gar zu leicht werde, den Leichnam aus dem Wüstensand zu scharren. Jedes Nachzüglers fromme Pflicht war es, auf gleiche Weise den Toten vor dem Raubtier zu schützen. Durch die Unendlichkeit der Zeitalter hatte sich diese Maßnahme als Brauch erhalten. Hier ist diese 5 Jahrtausende alte Sitte seit 5 Jahrhunderten noch in Geltung. Aus dem Mittelalter kann ein Steinchen stammen, das neben einem von heute Morgen liegt. Vielleicht war von den Männern, die mein Begleitmann anfocht, mancher wirklich anfechtbar gewesen, aber zumindest hatte ihr Sterben einen Mythos ihrer Verehrungswürdigkeit eingeleitet. Da liegt dieser minerale Kranz, von Generationen pietätvoller, gläubiger Menschen huldigend gefügt. Was fegt ihn der greise Zyniker mit seinen Geschichten so brutal hinab? Aggressiv spottet er meiner Verwahrung. Die kleinen Steine lügen genauso wie die großen. Die Steine, mit denen man den guten Menschen bewirft, legt man dem Schlechten aufs Grab. Wer tot ist, wird verwöhnt, wer lebt, wird gehetzt, von Ort zu Ort. Sie haben doch auch ein Steinchen auf ein Grab gelegt. Ich weiß, wem ich es gebe. Ich kannte die Herren, die hier liegen. Das heißt, ich meine, ich kenne ihr Leben. Ich kenne es genau. Aber die anderen wissen nur die Märchen der Friedhofsdiener. Was kostet es sie, ein Steinchen hinzulegen? Nein, dieser ganze Haufen bedeutet nichts. Sie sind gerade gut zum Spielen, wie es der Feldmarschall Wallenstein getan hat. Wer? Der Herzog Wallenstein. Sie wissen doch, wer das war. Der große Feldmarschall, nicht? Der hat hier eine Unterredung gehabt mit Bart Chevy, der sein Finanzjud war. Bei Nacht war die Zusammenkunft. Der Herr Herzog hat die Absicht gehabt, sich aufzulehnen gegen des Kaisers Majestät. Darum hat er den Bart Chevy fragen wollen, ob sich die Wallensteinschen Taler dadurch entwerteten und wie viel ihm Bart Chevy kreditieren kann für eine Armee gegen den Kaiser. Und weil sein Palast voll war von Spionen, ist der Herzog nachts im Kaftan in die Judenstadt gekommen, auf den Friedhof. Am Grab der Händel haben sie verhandelt. Schmieles Bart Chevy hat alles im Beisein seiner Frau abgewickelt, und da sie gerade gestorben war, hat er den Herzog an ihr Grab geführt. Sie kennen ja das prachtvolle Grab von der Händel Bart Chevy. Dort haben sie miteinander gesprochen, der Herzog und der Jud. Wallenstein aber hat sich rittlings auf das Grab gesetzt, den Schmieles hat das gestört. Doch durfte er es wagen, dem hohen Herrn etwas auszusetzen? Na, und dann hat der Herzog Wallenstein während des Gesprächs, so in Gedanken verloren, die Steine vom Rand genommen, mit ihnen zu spielen. Da ist Schmieles Bart Schewi auf ihn zugesprungen und hat den Fürsten bei der Hand gepackt. Der Feldmarschall ist furchtbar zusammengezuckt. Zwar hat Schmieles ihm gleich die Steinchen aus der Hand genommen und hat sich entschuldigt, dass er es gewagt hat, ein Jud, einen Fürsten, den Wallenstein anzurühren. Aber der Herzog hat noch immer gezittert und konnte kein Wort reden. So war er erschrocken. Er ist gleich weggegangen und hat nie mehr mit Schmieles Bart Schewi verhandelt. Hier wandte ich ein. Wallenstein hat den Bassewi doch später einmal zu sich kommen lassen. Nach dieser Unterredung? Wie können Sie das wissen? Sie haben ja keine Ahnung gehabt von diesem Gespräch am Grabe der Frau Händel. Also lassen Sie sich dienen, Fürst von Wallenstein ist seither nie mehr mit Schmieles Bart Schewi zusammengekommen. Ich hatte keine Ursache, mich zufrieden zu geben. Bassewi ist doch auf dem Schloss des Fürsten gestorben. Ärgerlich und als ob er sich plötzlich erinnere, gab mir der Alte recht. Ja, ja, stimmt schon. Wie es losgegangen ist gegen die schmutzigen Geschäfte von Schmieles und er geflüchtet ist, hat ihn der Herzog aufnehmen müssen, neben der Kartause bei Jitschin. Ja, richtig, Sie haben schon recht. Ob er aber mit ihm gesprochen hat, weiß ich nicht. In Prag sind sie jedenfalls nicht mehr zusammengekommen. Das können Sie mir glauben. Ja, ja, es fällt mir schon ein. Schmieles Bart Schewi ist draußen begraben in München-Grätz. Er hätte hierher gehört, unter die Prager Kille, wo lauter... Er unterbrach sich, um wettzumachen, dass er eben etwas erzählt hatte, was sich als unrichtig oder zumindest als unvollständig erwiesen hatte, oder als hätte er nachzuholen, dass er sich mit harmlosen, Klammer auf, mit den als Spielzeug verwendeten Steinchen, Klammer zu, aufgehalten, statt in seiner Orgie der Blasphemien fortzufahren, ergriff er mich beim Arm. »Kommen Sie, ich werde Ihnen etwas zeigen.« Mich hatte schon lange vorher die Gelenkigkeit des Greises überrascht. Jetzt aber musste ich maßlos über die Geschwindigkeit staunen, mit der er einem Ziel zustrebte. Er rannte. Den Rabbinerweg quer überspringend, blieb er im Rasen stehen, der bei der Mauer an der Salnitergasse hochwucherte. Eine dicke Efeuranke, die hier zwei- oder dreifach geschlungen war, schob er mit den Füßen beiseite. Ein schmaler Denkstein wurde sichtbar, der zum weitaus größeren Teile in der Erde versunken war. Ende von Abschnitt 46. Gelesen von Klaus Missfeld.